bin ich noch heute, was ich früher war, und ich bleibe stets dabei. Ich bin der Kies in euren Schuhen, bin der Dorn in eurer Haut. Wenn ihr meint, ich wär zu bremsen, sag ich euch, ihr habt auf Sand gebaut. Ich halt auch viel von Freundschaft, wie ich sie hineinschalt, schalt auch raus. Gute Freunde zählt man an einer Hand, den Rest selektiert man aus. Dem einen vertraut man alles an, dem anderen besser nichts. So manches Wort zwängt Schuld daran, dass das Vertrauen bricht. Ich bin der Kies in euren Schuhen, bin der Dorn in eurer Haut. Wenn ihr meint, ich wär zu bremsen, sag ich euch, ihr habt auf Sand gebaut. Sich nichts, wäre ich lieber zu Hause geblieben und hätte mir schön eingeben. Naja, doch jetzt haben wir die Merkel und es geht ein Rock durchs Land. Schöne Beine muss man missen, doch es zählt ja der Verstand. Ich bin der Kies in euren Schuhen, bin der Dorn in eurer Haut. Wenn ihr meint, ich wär zu bremsen, sag ich euch, ihr habt auf Sand gebaut. Allein gegen die Welt. Ich denke immer negativ, jedes Gute.